ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul Salam. Ich weiß, dass dieses Thema ein bisschen schwierig ist und schwer ist für unsere Brüder und Schwestern, weil sie auch sich nicht vorstellen können, wie die hier die erklärten Hadithe sind. Aber das ist Wissen und wir nehmen das, damit man mehr Wissen bekommt und dann man aufpasst, dass der Islam nicht so, der Islam ist alhamdulillah erleichtert, aber in bestimmten Themen brauchen wir große Gelehrten. Das ist in allen Bereichen. Das wird in allen Bereichen, gibt es allgemeine Informationen, die jeder kann, und es gibt auch Informationen, die nicht von jedem erklärt werden können, sondern wir brauchen dafür große Gelehrten. Wir machen weiter, barakallahu fikum, abwab al-salami wal-qardi wal-rahn. Das sind bestimmte Themen, die wir behandeln werden. Und ganz ehrlich gesagt, diese Wörter zum Teil kann man nicht übersetzen. Deshalb sollte man die Wörter so nehmen. بارك الله فيكم. سنتابع في سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. انتبهوا، أنا أعلم، بارك الله فيكم، نحن ندرس هذا من باب العلم، وفي كل مجال من المجالات يوجد هذا الشيء، يوجد من يعلم أمور عامة ويوجد من يتعلم أمور خاصة، وهذا طبعا من الأمور العامة الخاصة عامة لكل مسلم حتى إذا تاجر أن يعلمها، وخاص لطلبة العلم بحيث أنهم يستطيعوا أن يفهموا مثل هذه الأحاديث الموجودة في هذه الأبواب. اليوم سنتكلم عن باب السلم والقرض والرهن. أنا بارك الله فيكم نأخذها من باب العلم والتعلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء، من أسلف في ثمر أو في شيء إذا كان مما يكال ففي كيل معلوم، وإذا كان مما يوزن ففي وزن معلوم، يعني يعرف الكيل ويعرف الوزن إلى أجل معلوم، إلى وقت معين. في ومن أسلف في أي شيء، والسلف هو السلم، هو السلم، وانتبهوا، هو بيع موصوف في الذمة ببدل ما يعطي، ببدل ما يعطى عاجلا، وهو مشروع. إلا عن ابن المسيب، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. ما معنى ذلك؟ بارك الله فيكم. الإنسان يريد أن يشتري شيء، يشتري شيء، فاستطيع أن يشتريه وصفا، يعني يوصف له، وقد يكون موجود، فإلى سنة وسنتين فيسلف، فيعطيه رأس المال، يعطيه رأس المال وهو يشتريه، وفي من بعد يأخذه، فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يكون تسليم رأس المال في المجلس، وأن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم وإلى أجل معلوم. يعني إذا السلم لا بد من عقد فيه، ولا بد من معرفة الشيء الذي سيعطى للآخر. وظهر الحديث أن التأجيل شرط في صحة السلم، أنه يأجل. كثير من أهل العلم إلى عدم شرطية التأجيل، ولكن في عصر النبوة لم يقع إلا في المؤجل، إلا في المؤجل. ما معنى ذلك؟ بارك الله فيكم. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أنه يأتيك ناس، يأتيك رجل ويريد أن يشتري منك شيء، وهذا الشيء ما موجود لسه، فتسلفه أو هو، فبحيث يعطى وهو يعطيك المال إلى سنة أو سنتين، ثم يأخذ البضاعة التي عنده. وعن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زروع؟ قالا: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. أنباط الشام هم قوم سموا بالأنباط لأنهم يعرفون طريقة استخراج الماء، واختلطت أنسابهم بين العرب والعجم. والحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد، إذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم، ما كنا نسألهم، ما كنا نسألهم. إذن هذا هو بالنسبة لمسألة، يعني يأتي إنسان لسه ما في حنطة وشعير وزيت وكذا، فيشتروها إلى أجل المسمى ثم يأخذوها، فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. زواي حديثة هم بيا عندي مسمها بزاك طالب دي بزيت سو مسمى بشين جوية ودزولت من فزوخن دس سو فشتين دس بيا مخن من مخ دي أوصف دا بش بيتر ونش يتس وزن نش يمكن دقاب. عن ابن عباس رضوان الله عليه زاكته، ده قفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام المدينة عن وده هات كزين دستي لؤتي المدينة دسي فرشتة فكوفل فعن يار انزوا ياغن آغا زي بكومن أمبلا زي بكومن دستي صفوخ ونشبيتا جيبن زي دي واغن وده umgekehrt. Oder umgekehrt. Und der Prophet, für ein Jahr oder zwei Jahre. Und der Prophet sagte, wer das macht, bezüglich Früchte oder etwas, dann muss er das wird, der muss warten, bis er seine Ware bekommt. Aber die Ware muss entweder auch, wenn das gemessen wird, muss gemessen sein. Und wenn es gewogen wird, muss das gewogen sein, das wird bestimmt. Muss das bestimmt sein, ob das gewogen wird oder gemessen wird oder überhaupt. Das wird, wie man diese Ware bestimmen kann. Und zu bestimmter Zeit. Zu bestimmter Zeit. Dies nennt man As-Salam. As-Salam ist, dass man etwas Beschriebenes verkauft und später gibt. Das bedeutet, du hast zum Beispiel Getreide, ich komme und ich möchte diese Getreide von dir kaufen. Du kannst mir das verkaufen und ich gebe dir Geld und später nehme ich die Getreide von dir. es ist kein Problem. Und das ist hier, was gemeint wird. Aber hier hat er gesagt, allgemein, Früchte. Und es gibt noch ein Hadith von Abdullah ibn Abi Aufa und Abdurrahman ibn Abiza. Sie sagen, wir haben Beuten gehabt, als wir mit dem Propheten Muhammad s.a.w. waren. Und es gab Leute, die kamen von Syrien, die nennt man Al-Anbat, Anbat al-Sham. Diese Leute Al-Anbat, man hat sie so genannt, weil sie so Mischung waren von den Römern und von den Arabern. Und sie haben gute Kenntnisse gehabt, wie sie Wasserquellen finden können. Das bedeutet, dass sie Wasser in der Wüste suchen und sie haben gute Kenntnisse gehabt. Die sagten die beiden, wir haben dann ihnen Getreide oder Weizen, Roggen, Roggen haben wir gesagt, ist besser. Schaire. Roggen, Rosinen und in einer anderen Überlieferung Öl gegeben zu einer bestimmten Zeit. Man hat gesagt, haben Sie Pflanzen gehabt, das wäre das Wort, da hat man gesagt, wir haben sie nicht gefragt. Und das ist bei Al-Bukhari. Das heißt, man kann das auch machen in diesem Zusammenhang, dass man ihnen gibt und entweder später von ihnen das Geld nimmt oder man gibt das Geld und die andere Person gibt die Ware später. Das ist kein Problem. Aber sollte man genau wissen, was man genommen hat und was man gekauft hat. Also etwas Beschriebenes. Gemessen oder gewogen. Und dies, das Gemessene und das Gewogene muss bestimmt sein. Also man weiß zum Beispiel, ich gebe dir 10 Kilogramm von dieser Sache bis zu dieser Zeit. Ich gebe dir 10 Kilogramm bis Februar, Ende Februar. Dann Ende Februar muss ich dir die ganze Ware geben und das ganze Geld auch muss ich behalten haben. Aber muss man genau bestimmen in diesem Zusammenhang. Und deshalb nennt man das As-Salam. Das heißt, das muss etwas da sein. Und es kann sein, dass es nicht, noch nicht sozusagen fertig, zum Beispiel jetzt wie, wenn du eine Ware kaufen willst jetzt, oder eigene Waren kaufen willst, und die sind noch nicht fertig. Du kannst das kaufen und später das Geld, das weitere Geld geben oder umgekehrt. Du kannst das kaufen, das ganze Geld geben und du nimmst die Ware später, kein Problem. In bestimmten Fällen, wie hier Barakallahu fikum. Das ist auch As-Salaf, das ist so eine Art wie Bürgen. Das wird sie bürgen, du bürgst von jemandem oder er bürgt von dir etwas. Und später gibt er dir das Geld. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ من اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله سبحانه وتعالى رواه البخاري فاخذ اموال اما ان يكون بالاستدانه او يكون لحفظها يعني ممكن أن تأخذ أموال الناس استدانة منهم أو أحد يعطيك ماله لتحفظه له فهنا إذا استدان الإنسان وأراد أن يؤدي فهذا يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه إذا ما استطاع أخرج ابن ماجه وابن حبان مرفوعا ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة يعني إنسان يستدين من أحد دينا ويريد الأداء فالله سبحانه وتعالى يعينه في ذلك أما الذي يأخذ أموال الناس لإتلافها يعني يأخذها لا لحاجة ولا لتجارة بل يريد أن لا ينوي قضاء الدين أتلفه الله، أي يهلكه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويعذبه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الحديث فيه الحث على حسن النية، وكذلك الحث على عدم إتلاف أموال الناس وعدم الاستدانة من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. والدين الله سبحانه لا يغفر كل شيء حتى للشهيد إلا الدين، إلا الدين. فذلك ينتبه الإنسان بارك الله فيكم أنه ما يأخذ أموال الناس إلا لحاجة، والإنسان يبتعد كثيرا عن الدين. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل كان عنده 3 دنانير عليه الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه حتى قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، و3 دنانير لا تعبر يعني ثروة عظيمة، فنسأل الله العافية. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه überlieferte der Prophet sagte: wenn das Vermögen von den Leuten nimmt und er hat die Absicht das zurückzugeben, dann unterstützt ihm Allah, hilft ihm Allah subhanahu wa ta'ala beim Zurückgeben dieses Vermögens, was er von den Leuten genommen hat. Wer aber das Vermögen von den Leuten wegnimmt, hat die Absicht, dies zu verschwenden oder zu zerstören, dann zerstört Allah diese Person. Was bedeutet dies? Das Hadith bei Bukhari. Das heißt, eine Person nimmt das Vermögen, angenommen, du brauchst nicht und du nimmst das Vermögen von einer Person und du willst es nur wegnehmen, damit du dich amüsierst im Leben und genießt und so weiter. Und du hast die Absicht sowieso, das nicht zurückzugeben. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich bestrafen in diesem Leben und am letzten Tag. Aber wenn du die Absicht hast, das zurückzugeben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und wenn du die Möglichkeit, und Allah wird dir Möglichkeiten oder Tore öffnen, damit du deine Schulden begleichst. Das heißt, die Sache ist nicht leicht, wie manche Leute denken, dass sie Schulden machen. Dass er von den Leuten wegnimmt, sag ach, später. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht alles und vergibt alles. Vor allem auch Shahid, sein Märtyrer, außer Ad-Din. Und wir haben gestern, denke ich, über dieses Thema gesprochen. Und zwar ein Mann, der Prophet Muhammad sallam, wollte Janaza-Gebet verrichten, wollte Leichnam-Gebet verrichten. Und die haben ihm gesagt, dieser Mann hat Schulden. Das wird 3 goldene Münzen hat er von den Leuten genommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bete nicht. Dann hat ein Sahabi, Abu Qatada hieß er, gesagt, oh Prophet, ich werde das übernehmen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichtet. Deshalb Schulden sind nicht leichtes Thema, und Schulden, wenn derjenige, der dir Geld gegeben hat, wenn er dir nicht verzeiht, dann ist es sehr schlimm. Und schlimmer ist, wenn man Geld von den Leuten oder Vermögen von den Leuten wegnimmt, um sozusagen das Geld zu verschwenden oder um mit diesem Geld zu genießen und den Leuten nicht zurückgibt. Und leider, in unserer Zeit gibt es sehr viele Beispiele. Der nimmt Geld von den Leuten, 10 Jahre, 20 Jahre, ich sag gar nicht. Der lebt super, der genießt sein Leben und egal, was mit den anderen passiert. Und das ist, wal'iyadu billah, sehr schlimm. Und das hat hier mit der Absicht zu tun. Deshalb, man muss immer gute Absicht haben. Und man sollte nur in Notfällen ausleihen oder Geld borgen von den Leuten. nicht bei jedem Thema. Lieber, dass man lange Hunger hat und lange bestimmte Themen nicht hat, damit man das die genießt, als oder, dass man Schulden und dann später nicht begleichen kann. Man sollte immer versuchen, keine Schulden zu haben. Wenn du Schulden hast, dann wirst du in der Nacht nicht schlafen und am Tag, du bist erniedrigt. Und wenn die Leute, wenn jeder zu dir kommt, sagt, ja, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? Dann am Ende, du willst die Leute nicht mehr treffen. Deshalb man sagt, Mezelletung fin Nahar, das heißt Erniedrigung am Tag. Und ein, sage ich jetzt, Grund, dass man in der Nacht nicht schlafen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa Aisha radiallahu anha, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Dieses Hadith. Ist klar? Das heißt, du nimmst von den Leuten etwas und du sagst, ich gebe euch später. Oder die Leute nehmen von dir etwas und sagst, ich gebe euch später. Und dann will man nicht geben. Das ist hier der Sinn. Wa Aisha radiallahu anha, qultu ya Rasulallah, إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات بارك الله فيكم البز هو يعني الثياب والصوف وكذا إلى غير ذلك فهذا الرجل يعني كان عنده أتاه بز يعني أتته بضاعة من الشام فقال له أرسل له ثوبين نسيئة إلى ميسرة نسيئة إلى ميسرة يعني يأخذ ثوبين وفيما بعد يعطيه فامتنع فبعث إليه فامتنع وفيه دليل على بيع الأجل يعني لا بأس ببيع الأجل وصحة التأجيل إلى ميسرة إلى ميسرة انتبه ما قال إلى وقت معين إلى ميسرة يعني مثل إنسان يقول له أنا بعتك هذه البضاعة بعتك هذه البضاعة ولما تستطيع تدفع ادفع الآن ما عندي فيما بعد فهذا يجوز ما في شيء بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليه زاكتي جب خفيت محمد صلى الله عليه وسلم تأذون سوء سوء hat Ware, das wird Bekleidung und allgemein von Syrien. Vielleicht kann so jemanden zu ihm schicken, damit er uns zwei Gewänder oder zwei Kleider verkauft. Aber später. Das ist Barakallahu Fikum ein Beweis, dass man etwas kaufen kann und später geben kann. Also du kannst angenommen, du willst jetzt einen Laptop kaufen, du sagst ja, wie viel kostet Laptop? Die sagen mir 5 Euro. Sagt, jetzt habe ich nicht. Die Person sagt, ja okay, nimm das und wenn du Geld hast, dann gib mir. Das ist, das geht in unserer Religion, das ist kein Problem. Aber wenn er in dir das macht, dann musst du ihm zurückgeben und zahlen. Nicht, dass man sagt, okay, dann schlafe ich und es mir egal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا من باب الرهن لأنه قال هنا مرهونا والرهن هو الاحتباس كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة فأما الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب وكذلك قال يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يعني اللبن اللي يدر هنا يشرب بنفقته إن كان مرهونا، وعن الذي يركب ويشرب النفقة، أي المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب، وإن كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتمال بعيد، لأن النفقة لازمة له، فإن المرهون ملكه، وقد يعني دعلت هذه المسألة في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال. والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته. وفي المسألة ثلاث أقوال. ما معنى ذلك؟ أول شيء، أنا أردت منك أشتري شيء فرهنت شيء عندك، مثلا رهنت ناقة عندك وبقيت الناقة لديك رهنا، حبستها عندك، طيب فأنت تركبها وتشرب من لبنها، فمن ينفق عليها؟ من ينفق عليها؟ هل صاحب الأصلي الذي رهن أم المرهون عندك؟ ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدر، وقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليه، يعني فقط بقدر القيمة هذه ينتفع بهما وخلاص. الثاني للجمهور قالوا لا ينتفع المرتهن بشيء، قالوا والحديث يخالف القياس من وجهين، تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه، وثانيهما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة، يعني هو ينفق عليها وليس بقيمتها. وقال ابن عبد البر قال هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة، ويدل على نسخ حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، يعني إذا أعطاك رهن وعنده ماشية فما تحلبها إلا بإذنه هو صاحبه. أما النسخ بارك الله فيكم فلا بد معرفة الوقت تبع النسخ، الثالث الأوزاعي والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق للمرتهن عفوا الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وقوى هذا القول في الشرح، ولا يخفى أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشارع، وإنما قيده بالضابط المفيد من الأدلة، وهو أنه كل عين لغيره في يده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف، إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع له بما أنفقه، وتلزمه غرامة المنفعة واللبن، فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان الحيوان يتضرر بمدة فلا أن ينفق ويرجع بما أنفق، إلا أنه قد يقال إنها قاعدة عامة فيخص بحديث الكتاب. إذن إنسان رهن شيء عند الآخر وكان مركوبا، أو شيء عنده در لبن يعني، أو شيء يعني يعطي عنده عطية، فهذا رهنه عنده فلا بد أنه سيعتني به، فلا بد أنه سيعلفه، فمن يدفع حق العلف كذا؟ إذا دفع المالك فكذلك المالك يستفيد منه، ولكن هو رهنه، فهنا يدفع الصاحب يعني المرتهن هنا يدفع هو، وله بالنفقة على هذا الظهر أو على الظهر يعني المركوب له أن النفقة عليه أن يستغله، ولكن ليس بشيء أكثر من هذا الأمر الذي عنده، يعني بحيث مثلا هو أكل هو شرب حليب أو ركب وعلف بهذه القيمة وليس بأكثر منها، لأن المالك هو صاحب الرهن. وفي كل الأمور صار رهن عندك شيء ما تستطيع أن تضامن، ولو أتلفته فعليك الضمان، إنما بالقدر الذي تستطيع أن تفعله. مثلا لو كان الأمر الذي رهنه مسألة أخرى سهلة، يعني مثلا لو رهن عندك ذهب أو رهن شيء آخر سهل، هذا ما فيه ستضعه فقط أمانة، أما إذا كان مركوبا أو كان شيء يعني يتغير فلا بد أن يعتني به حتى لا يضيع. طيب بارك الله فيكم. هون دون النايسك أبو هريرة رضي الله عليه ذاكتب ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكتب ذلك بس قريتن ذخت wenn etwas geritten wird und man hat das als Pfand gegeben, ein Tier, was gerettet wird oder etwas, was geritten wird, das wird hier Tier gemeint natürlich, wenn man das als Pfand gibt, man kann das reiten, aber dafür muss man das Gerittene pflegen und dafür sorgen. Man sorgt für das, was man reitet, wenn dieses Tier als Pfand gegeben wurde, weil der Halter Schulden gemacht hat. Und auch, wenn ein Tier Milch hat, man trinkt das und man sorgt für dieses Tier, wenn dieses Tier als Pfand gegeben worden ist. Und derjenige, der reitet, und derjenige, der die Milch benutzt, muss sorgen. Was bedeutet das? Das ist angenommen, du willst etwas kaufen, aber du hast nicht das Geld. Dann sagst du der Person, ich habe ein Kamel oder ein Kamelstute. Ich gebe dir ein Kamelstute als Pfand. Das bleibt bei dir. Wenn ich dir nicht zahlen kann, dann nimmst du es. Und das kostet so viel. Aber das ist dann bei dir geworden. Bei dem anderen, bei derjenige, der dir Geld gibt. Oder der dir die Ware gibt. Ja, dann, das Tier muss gepflegt werden. Du kannst das Tier benutzen und du kannst das Tier, die Milch davon nehmen, aber du musst auch für das Tier sorgen. Und hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten getroffen. Wer pflegt das Tier und von welchem Geld? Ich gebe dir ein Auto als Pfand für unsere Zeit, bis wir das verstehen. Ich will zum Beispiel von dir ein Haus kaufen, aber ich habe nicht das ganze Geld. Ich sage dir, schau mal, ich gebe dir ein Auto und ich nehme das Haus und dann später gebe ich dir das Geld. Und dieses Auto ist Pfand. Du musst nicht das Auto die ganze Zeit lassen. Es kann sein, dass du das Auto nutzt. Aber dann Sprit und Reparaturen und sowas trägst du selber, weil du das Auto benutzt. Und hier haben die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, nein, du darfst mit diesen Tieren oder mit diesen jetzt in unserem Hadith, du darfst gar nicht machen. Das lässt du so. Und die Person, die das hat, muss das machen. Andere sagen, diese Überlieferung ist aufgehoben. Und eine dritte Ansicht sagen die Gelehrten, es ist klar, wenn du etwas als Pfand genommen hast, wie Tier, oder etwas, was man pflegen muss, dann wirst du dafür was geben, du wirst dafür sorgen. Und dann ist das dein gutes Recht auch, dass du dies nutzen kannst. Und das ist in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, die drei Ansichten in diesem Hadith. وعنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله الحديث ضعيف الحديث ضعيف. ما معنى غلق الرهن هنا؟ إذا كان طبعا حتى نعرف الكلمة حتى نفهمها. غلق الرهن هو إذا خرج عن الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه، فله غنمه وعليه غرمه. يعني لا يخرج من ملك صاحبه، يبقى في ملكه، يبقى في ملكه. فلو صح هذا خلاص انتهى، تبين الأمر، ولكن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. Das andere Hadith ist schwach, und zwar der Prophet hätte gesagt, dass der Pfand, der Wirt, das Vermögen oder Besitz des Pfandes wird nicht von dem ursprünglichen Besitzer entnommen, sondern er hat dafür den Gewinn oder die Verlust. Er trägt Gewinn und Verlust. Das heißt, jemand hat dir Pfand gegeben, jemand hat dir Pfand gegeben, und er kann nicht mehr zahlen. Das bleibt aber seinem. Sein. Das ist nicht dein geworden, wenn er auch das gezahlt hat. Aber leider, diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und schwache Überlieferung kann man nicht als Beweis in der Bibel nehmen. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا من بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياها فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه الإمام مسلم وهذا من باب القرض من باب القرض يعني الدين البكر هو الصغير من الإبل الصغير من الإبل فلما يعني لما أتت إبل الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فقال له رجع له فقال ما أجد إلا رباعيا الرباعي هو الذي دخل السنة السابعة يعني 7 سنين عمر كبير قال له أعطيه إياه قال له أعطيه إياه طيب هنا السؤال طيب هذا قرض جرى نفعا يقع القرض في الحيوان لا يكون ربا يعني مثلا لو أنت أعطيت لي إنسان جمل عمره سنة وهو رجع لك جمل عمره سنتان فما في شيء ولو أعطيته جمل وأعطيته جمل وهو أرجع له أو جملين فما في شيء وسبق وتكلمنا عن هذا الأمر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال درهم وقال للأضحية فذهب واشترى ثم باع واشترى وربح واشترى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدينار أو الدرهم وكذلك أتى له بأضحية. لذلك بارك الله فيكم هذا واحد، والآخر أنه كان يستلف الناقة بالناقتين أو كان يستلف العنز بالعنزتين، فهذا ما فيه شيء. الله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث أخ طبدة أنس أبو رافع رضوان الله عليه أتصيل تدست بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم أين كلاينس كاميل أين يونجس كاميل von einem ausgeliehen hat oder geborgen hat, sallallahu alaihi wasallam. Als aber die Kamele von As-Sadaqa, das wird die Kamele von den Spenden gekommen sind, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abu Rafi' befohlen, dass er dem Mann sein Kamel zurückgibt oder wie sein Kamel zurückgibt. Abu Rafi' sagte, O Prophet, ich finde nur einen Kamel, der älter ist, der größer ist. Er hat ihm gesagt, gib ihm. Die Besten unter den Leuten sind diejenigen, die, wenn sie ihre Schulden begleichen, die begleichen das mit dem Besten. Das bedeutet allgemein als Regel, wo jemandem was gegeben hat als Schuld und diese Person begleicht das zurück, dann kannst du in diesem Zusammenhang ihm mehr geben. Angenommen, du gibst mir 50 Euro, du borgst mir 50 Euro, ich will das begleichen, ich gebe dir von mir, ha? Nicht, dass du mir sagst, gib mir 60, ich gebe dir 60. Ich habe gesagt, diese 10, die sind als Dankeschön für dich, weil du mir geholfen hast. Es ist kein Problem in unserer Religion, weil der Prophet das gesagt hat. Was ist jetzt bezüglich ihr Kamele? Das erste Kamel war noch jung, sehr jung. Und als Abu Rafi' gesucht hat, er hat nur ein 7-jähriges Kamel gefunden. Ein Jahr Kamel und ein 7-jähriges Kamel, die sind auch die sind verschieden und auch vom Preis her. Der 7-jähriges Kamel ist teurer. Der Prophet hat ihm gesagt, gib ihm kein Problem. Man sagt, ja, aber wieso? Er hat mir etwas gegeben und ich gebe ihm mehr? Ist das nicht Wucher oder hier wie Zinsen? Nein. Bei Tieren ist das nicht so. Es ist kein Problem, dass man zum Beispiel ein Kamel ausleiht und dann gibt man anstatt dieses Kamel 2. Und das haben wir schon erklärt. Aber in Geld, das geht nicht, außer dass du selber das geben willst. Also das geht nicht, dass du zum Beispiel von jemandem 10 Euro nimmst als Schuld und später gibst du, der sagt dir, du musst mir das helfen. Das ist verboten im Islam. Kredit. Du machst Kredit. Sagst ihm, ich nehme 10, ich gebe dir 20. Das geht nicht. Aber bei Tieren kein Problem. Allah Ta'ala ala. Wa'an Ali ibn Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وهو ضعيف، وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. إذن موقوف هو على الصحابي رضوان الله عليه، ولكن معروف أنه إذا الإنسان استقرض من أحد فإنه يرد نفس قيمة القرض، أما إذا رد أكثر وباتفاق فهذا يعتبر من الربا. يعني واحد مثلا يقول لك أعطيك 5 ترجع لي 7 فهذا من الربا، نسأل الله السلامة. ولكن قال الشارح قال لم أجده في البخاري قال لم أجده في البخاري يعني هو قال هو عند البخاري قال لم أجد، مع أنه هنا يعني موجود، ولكن سبحان الله ولكن موجود بلفظ كل قرض جرى منفعة فهو وجه من وجوه الربا. بارك الله فيكم. علي بن أبي طالب هيته جزاك دست القفية محمد صلى الله عليه وسلم جزاك تحته يجي كريديت دي مت نوتسن فبوندن است وده مت سنزن فبوندن است مت وخر دان اسس وخر. Das heißt, ich gebe dir Kredit 10 Euro und ich sage dir, du musst mir zurück 10 geben. Was genau heute in den Banken passiert, das ist verboten in unserer Religion. Diese Überlieferung ist schwach. Es gibt noch eine andere Überlieferung, bei Al-Bayhaqi ist auch schwach. Und es gibt aber eine Aussage von einem Gefährten von unserem Propheten, der heißt Abdullah bin Salam. Da hat man gesagt, das ist bei Al-Bukhari. Aber Allahu alam. Auf jeden Fall, in unserer Religion, diese Überlieferung ist schwach, aber in unserer Religion ist die Sache klar. Wenn jemand dir 5 Euro gibt und er sagt, du gibst mir das zurück 6 Euro, dann ist es verboten in unserer Religion. Das heißt, diese Kredite, die wird mit Sicherheit verboten. Jeder Cent, was mehr ist, dann ist das Paraklofikum Wucher und das darf man nicht machen. Das heißt, dass man zur Bank geht, nimmt man 2000 und das später gibt man aber 2100 oder 2500. Da sagt man 10% oder 5% oder 3,9 oder 1,9 oder 7,9. Das ist alles verboten und das ist alles Wucher. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns da wahren. Ich weiß, barakallahu fikum, nochmal, ich wiederhole, was ich gesagt habe am Anfang. Ich weiß, dass dies ein bisschen schwer ist für unsere Brüder und Schwestern, dass sie alles verstehen, was hier gesagt wird, aber inshallah, man hat allgemein jetzt ein Bild bekommen oder man kann etwas durchschauen in diesem Zusammenhang. Und wenn man zu solchen Themen Fragen hat, da sollte man fragen, bevor man etwas tut, und dann bereut man, weil man eine große Sünde begangen hat. يا أخو مرة أخرى، أنا أعلم أن البحث هذا فيه شيء من الصعوبة، وأنا أحاول يعني التسهيل قدر المستطاع والاختصار قدر المستطاع، لكن بارك الله فيكم، هذا على الأقل يعلم الإنسان أنه في عندنا في ديننا لا بأس بالقرض، لا بأس بالرهن، لا بأس بالسلف، ولكن بشروط وبانضباط. وعلى الأقل أن يعلم الإنسان أنه ما يجوز له أن يأخذ قرضا فيه ربا أو قرضا فيه زيادة، وأن يعلم أنه في عندنا بأجل ولكن ليس بزيادة وليس بقرض فيه زيادة. فأسأل الله السلام والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويوفقنا وإياكم للخير، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. إنه على كل، إن شاء الله غدا نتابع في درس القرآن بعد صلاة العشاء. الدروس تبدأ الآن حوالي الساعة 7:15 بإذنه تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.